TKKG Junior, Folge 13. Das verpfuschte Gemälde. Tag der offenen Tür an der Internatsschule und alle zeigen sich von ihrer besten Seite. Der Schock folgt jedoch bei der feierlichen Enthüllung eines Gemäldes des bekannten Malers Jens Gutmann, selbst Absolvent des Internats. Jemand hat keine Kunst quer über das Bild geschmiert und das tausende Euro teure Kunstwerk damit vollkommen verunstaltet. Tim, Karl, Gabi und Klößchen nehmen die Ermittlungen auf. Die Spurensuche führt sie einmal durch die ganze Schule, von der Kantine zu den Internatsbuden, vom Chemiesaal in den letzten Winkel des Schulparks. Sie sammeln Fingerabdrücke, sprechen mit Zeugen und folgen so mancher falschen Fährte. Wird es TKKG gelingen, den Verbrecher dingfest zu machen? TKKG, hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Und Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi Sauerlich. Wie viel er naschen kann, jam, sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oscar. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus im Dreh. Zusammen sind wir TKKG. Also ich find's toll, dass so viele Menschen da sind. Ich mag den Trubel in der ganzen Schule. Ich auch. Aber andererseits leide ich ja schon ein bisschen an Klaustrophobie. Klaustrophobie? Den kenne ich nicht. Ich leide an Klaus Wichert. Der macht mir nämlich immer meine Schokotafeln streitig. Ach, Klößchen. Klaustrophobie ist griechisch und bezeichnet die Angst vor der Enge. Hä? Karl, sind für seinen Geschmack heute schon fast zu viele Gäste in der Schule. Mhm. Für meinen auch. Erst recht hier in der Kantine. Gleich gibt's Schokokuchen. Berta hat angeblich ganze 10 Bleche von ihrem berühmten Kunstwerk gebacken. Aber das reicht niemals, wenn ich mir all die Menschen hier anschaue. Und hungrig sehen die auch noch aus. Oh weia! Wie heißt denn die Angst, zu kurz zu kommen auf Griechisch, Karl? Tja, da müsste ich improvisieren. Ich würde sagen... Hm? Oh, es geht los! Und weg ist er. Unser Klößchen. Was steht denn abseits von Schokokuchen beim diesjährigen Tag der offenen Tür der Internatsschule noch auf dem Programm? Direktor Freund gibt eine feierliche Ansprache. Und dabei wird ein Gemälde enthüllt, das ein ehemaliger Schüler der Schule geschenkt hat. Dieser Jens Gutmann? Genau. Mhm. Mittlerweile anerkannter Maler und groß im Geschäft. Klößchen? Ich hab's! Ich hab das erste Stück ergattert! Ach, Klößchen, es ist Tag der offenen Tür. Wir Schüler sollen uns von unserer besten Seite zeigen. Das ist meine beste Seite. Meine Schokoladenseite. Oh, oh Klößchen. Das ist ja scheußlich. Seit wann magst du denn keinen Schokokuchen? Ja, seit da eine Tonne Salz drin ist. Das Zeug ist ungenießbar. Was? Das schmeckt. Tja, mit deinem Urteil bist du nicht alleine. Schaut mal, alle spucken ihren Kuchen aus. Vielleicht ist Berta verliebt. Sagt man nicht, dass verliebte Köche ihr Essen versalzen? So verliebt kann man gar nicht sein. Glaub mir. Was war das? Kam von der Toilette. Kommt! Die Frau, die aus der Damentoilette stürmte, war kreidebleich im Gesicht. Oh. Alles in Ordnung bei Ihnen? Ich war auf der Toilette und als ich die Spülung drückte, kam da nicht Wasser runter, sondern Blut, literweise Blut. Oh, Blut? Ja, ich bin total erschrocken, bis ich gemerkt habe, dass das wahrscheinlich nur rot gefärbtes Wasser war. Das sehen wir uns an. Ist jetzt jemand drin? Nein, erste Kabine rechts. Dann wagen wir uns mal aufs Damenklo. Kommt mit! TKKG betraten die Damentoilette und untersuchten die erste Kabine. Eine dunkelrote Flüssigkeit rann tröpfchenweise in die Toilette nach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Blut ist. Lasst uns mal in der Nachbarkabine nachsehen. Warte, ich mach den Spülkasten auf. Oh Gott, randvoll mit Blut. Quatsch, Klößchen, das ergibt doch keinen Sinn. Außerdem, schaut mal auf den Boden. Rotes Pulver. Jemand hat das Wasser blutrot gefärbt. Das sollte ein Schocker sein. War's ja auch. Ich werde mal eine Probe nehmen. Karl nahm seinen Detektivrucksack vom Rücken, öffnete ihn und fischte ein kleines, verschließbares Plastikdöschen heraus. Mit einem flachen Holzplättchen, wie sie Ärzte zur Untersuchung des Rachens verwenden, balancierte er ein wenig von dem roten Pulver vom Fliesenboden in die Dose und verschloss sie. So, fertig. Das muss chemisch untersucht werden. Es gibt hier doch so eine Tradition an der Schule. Du meinst, dass sich Schüler am Tag der offenen Tür den einen oder anderen Scherz erlauben? Aber das hier war eindeutig zu makaber. Aber sowas von. Eindeutig. Vielleicht sind die Übeltäter auch für den versalzenen Kuchen verantwortlich. Klingt nach einem Fall für TKKG. Ja. Oh, aber erstmal müssen wir zur Ansprache des Direktors. Die geht gleich los. Dann ab in die Eingangshalle. Okay. Vor einem mit einem weißen Leinentuch verhüllten Gemälde im Foyer hatten sich unzählige Schülerinnen und Schüler, das gesamte Lehrpersonal sowie zahlreiche Gäste jeden Alters versammelt. Direktor Freund schwang sich zu einer großen Rede empor. Karl ließ seine Handykamera mitlaufen. Ich will die überzogenen Streiche, die sich ein paar Spaßvögel hier erlauben, nicht verteidigen. Ich will nur sagen, dass unsere ehrwürdige Schule aus solchen Jungen und Mädchen große Persönlichkeiten gemacht hat. Mit gewissem Stolz verweise ich auf Abgänger dieser Schule, darunter Wissenschaftler von Weltformat, wie etwa Professor Dr. Albert Vierstein. Oder die große Staatspolitikerin Hannelore König. Ärzte, Richter, Diplomaten, aber auch Künstlerinnen und Künstler, wie den bedeutenden Maler Jens Gutmann. An dieser Stelle übergebe ich das Wort an unseren Kunstlehrer, Herrn Dr. Pauling. Der Rembrandt. Nicht gerade eine Sympathiekanone. Jens Gutmann war vor gar nicht allzu langer Zeit mein Schützling hier an der Schule. Früh habe ich sein Talent erkannt und gefördert. Denn das macht einen guten Lehrer aus. Eigenlob stinkt. Nicht zu fassen, wie er sich selbst ins Rampenlicht stellt. Heute stellt Jens Gutmann in den größten Galerien aus. Keines seiner Bilder geht für weniger als 50.000 Euro über den Ladentisch. Chapeau! Da rollt der Rubel, was, Jens? Was jetzt? Das gibt's doch nicht. Naja, auf jeden Fall will Jens Gutmann als Dank für seine ausgezeichnete Förderung hier an unserer Schule etwas zurückgeben. Und zwar in Form einer Schenkung eines seiner Gemälde. Willst du dazu auch ein paar Worte sagen, Jens? Hallo zusammen. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich wäre immer gerne hier. Es ist eine wunderbare Schule und ich möchte sie Ihnen wärmstens empfehlen. Den Ausführungen von Dr. Pauling möchte ich nur anfügen, dass es manchmal das harte Los eines Lehrers ist, von den eigenen Schülern überflügelt zu werden. Respekt, wer das mit Fassung trägt. Aber jetzt genug geredet, ich enthülle hiermit das Gemälde Internatsschule in einer künstlerischen Interpretation. Was ist das denn? Nein! Das gibt's doch nicht! Was ist das? Ist das Absicht? Du meinst, dass das Ölgemälde mit dicker roter Farbe verunstaltet ist und die Worte keine Kunst drüber geschmiert sind? Nein, ich glaube, so sollte das nicht aussehen. Bei moderner Kunst weiß man ja nie, oder? Schaut mal den entsetzten Blick von Jens Gutmann. Das war eindeutig nicht geplant. Das wertvolle Bild total zerstört. Oh, wie furchtbar. Mann, der Arme. So eine Sauerei. Verhüllt es. Verhüllt es wieder. Liebe Gäste, bitte bleiben Sie ruhig. Ich möchte Sie spontan zu einer Schulführung mit dem Direktor persönlich einladen. Kommen Sie mit. Ich zeige Ihnen auch das schwarze Haus, das gelbe Haus sowie Turn- und Schwimmhalle. Kommen Sie. Bitte kommen Sie. So, ja, komm. Ja. Kommt mit nach vorne. Komm. Ja, genau. Also, Entschuldigung. Aua. Darf ich mal? Entschuldigung, das war... Warte ich mal durch. Oh, Dr. Pauling? Ich bin fassungslos über die Kunstfeindlichkeit an unserer Schule. Während der große, hagere Dr. Pauling seine Brille abnahm und kopfschüttelnd davon stolperte, zerknitterte der untersetzte und gut genährte Maler Jens Gutmann fassungslos seine Visitenkarten, eine nach der anderen, und ließ sie zu Boden fallen. Oh. Karl hob eine auf und steckte sie ein. Herr Gutmann, Sie zerstören ja all Ihre Visitenkarten. Zerstörung. Zerstörung. Das Werk trotz der Zerstörung. Haben Sie eine Erklärung für diesen Angriff auf Ihr Gemälde? Keine Erklärung. Der Wahnsinn entzieht sich jeder Erklärung. Ja. Der ist ja total durch den Wind. Ja. Oh, Hausmeister Mandl hängt das Gemälde ab und bringt es weg. Kommt mit. Herr Mandl, warten Sie. Haben Sie das Gemälde aufgehängt? Ja, gestern Abend. Aber da war es noch nicht verschandelt. Oh, okay. Im Trubel des Tag der offenen Tür wird das Verbrechen wohl kaum passiert sein. Nein, viel zu auffällig. Tja. Das muss nachts passiert sein. Wann sonst? Mhm, ja. Ist mir wirklich unbegreiflich, wie man so etwas machen kann. Ja, wirklich. Ich bring's schnell weg, damit nicht noch mehr Gäste diese Schande mitbekommen. Sollen wir Ihnen helfen, Herr Mandl? Nein, danke. Geht schon. Sowas auch. Puh, das wird eine schwierige Spurensuche. Hm. Es gibt verdammt viele Internatsschüler, die ihre Zimmer oben im Haupthaus haben. Mhm. Die haben alle Zugang zum Foyer. Ja, der Täterkreis ist groß. Aber mit ein paar logischen Überlegungen können wir ihn bestimmt einengen. Irgendwelche Ideen? Nö. Naja, die Späße mit Schokokuchen und Toilettenspülung und die Verunstaltung des Gemäldes hängen doch sicher zusammen. Glaube ich auch. Ja. Wir können getrost vom gleichen Täter ausgehen. Mhm. Ja, aber mit dem Gemälde hat derjenige es echt übertrieben. Hm. Hier wurden tausende Euros vernichtet. Vielleicht wusste er oder sie nicht, wie viel das Bild wert ist. So oder so. Wir müssen den Täter finden. Mhm. Ja. Wir nehmen die Spuren der Internatsküche auf. In der Internatsküche? Perfekt! Die Internatsküche war geräumig und glänzte in Edelstahl. Die Hauptköchin Bertha führte ein strenges Regiment. Mindestens 4 Helfer wuselten vormittags um sich herum. Tim öffnete die Tür einen Spalt und spähte hinein. Claudia Tümmel, du sollst Kartoffeln schälen und nicht aus dem Fenster glotzen. Ja, ich mach ja schon. Ganz neu hier und schon nachlässig, das kann ja heiter werden. Hallo? Guten Tag. Hallo. Tag. Dürfen wir stören? Es geht um Ihren Schokokuchen. Keine Zeit. Mittag soll es Klöße geben und ich muss mich noch um den Teig kümmern. Klöße? Mit Soße? Nein, mit Motoröl. Natürlich mit Soße. Oder hat es hier schon mal Klöße mit nichts gegeben? Nein. Eben. Ein Kloß ohne Soße ist wie ein Sparschwein ohne Moos. Hat meine Großmutter immer gesagt. Noch was? Wir wollen Sie auch gar nicht lange stören. Mhm. Es geht, wie gesagt, um Ihren Schokokuchen. Ihren legendären Schokokuchen. Tut mir leid, es gibt keinen Schokokuchen. Ich musste alle 10 Bleche wegschmeißen. Eine Schande. Mein Reden. Genau deshalb sind wir hier. Wir ermitteln in Sachen Schokokuchen. Und natürlich in Sachen Gemälde. Gemälde? Was für ein Gemälde? Haben Sie das nicht mitbekommen? Draußen im Foyer. Im Foyer, sagst du? Ah, das Foyer befindet sich in einer anderen Welt. Hä? Nein, das ist doch gleich da draußen. Soll heißen, ich bekomme selten was mit, was außerhalb dieser Küche passiert. Na, ich bin schließlich Hauptköchin. Oder denkt ihr etwa, ich nehme meine Aufgabe nicht ernst? Nein, also, das haben Sie in den falschen Hals bekommen. Also nochmal von vorne. Wir wollen herausfinden, wer Ihren Kuchenteig versalzen hat. Fällt Ihnen jemand ein? Naja, Claudia Tümmel muss ich öfter rügen, aber dass sie so etwas täte, nein, das glaube ich nicht. Wann haben Sie den Teig zubereitet? Gestern Abend. Ich habe ihn auch probiert. Er war perfekt. Wie immer. Oh, ich glaube Ihnen jedes Wort. Über Nacht musste der Teig ruhen und heute früh habe ich ihn auf die Bleche verteilt und in den Ofen geschoben. Also ist der Angriff auf den Kuchenteig auch in der Nacht passiert? Das ist kein Angriff auf den Kuchenteig. Das ist ein Angriff auf mich persönlich. Ja, Klößchen ist Ihr größter Fan. Hm? Oder zumindest Ihrer Backkunst. Bei seiner Mutter zu Hause gibt's zurzeit nur Rohkost. Traurig, aber wahr. Wie gesund. Nachts, meint ihr? Tja, die Küche ist nachts nicht verschlossen. Ich weiß. Nicht, dass ich da nachts schon mal heimlich... Also, nee, hab ich gar nicht. Egal. Ich muss dann mal hier... Mit hochrotem Gesicht sank Klößchen auf die Knie und begann, den Küchenfußboden abzusuchen. Klößchen, was machst du denn da? Detektivarbeit. Ich suche nach Spuren. Was ist das? Wo hat denn der Kuchenteig über Nacht gestanden? Na hier, in diesem Kühlschrank. Ich würde ihn gern nach Fingerabdrücken absuchen. Ich verwende dafür Graphitpulver. Ich mach das dann noch wieder weg. Wie du meinst. Aber du wirst da keine Fingerabdrücke finden. Denn mein Personal muss abends sämtliche Oberflächen polieren. Umso besser. Wer war denn heute an dem Kühlschrank dran? Am Dessertkühlschrank? Nur ich. Ganz sicher. Ich habe hier... Ja, zwei verschiedene Fingerabdrücke. Ich ziehe sie mal mit Klebestreifen ab. So. Wären Sie so freundlich, Ihren rechten Daumen in dieses Stempelkissen und dann in dieses Notizbuch zu drücken? Ja, wenn es sein muss... So. Danke sehr. Klarer Fall. Dieser Fingerabdruck ist Ihrer. Ja. Der andere muss vom Täter stammen. Ha! Ich hab was! Was denn, Klößchen? Das hier steckt unter der Anrichte. Zeig mal. Eine Kinokarte vom neuen Katastrophenfilm von Roman Lämmerlich. Seltsam. Infiziert. Der ist wirklich brandneu. Die Eintrittskarte ist von gestern Abend. Also ich war nicht im Kino. Ja, und meine Küchenhilfen bestimmt auch nicht. Es gab viel zu tun als Vorbereitung auf den Tag der offenen Tür. Und heute Morgen mussten alle wieder früh raus. Ausgeschlossen, dass jemand vom Küchenpersonal im Kino war. Danke, Frau Bertha, das hat uns sehr geholfen. Ja, vielen Dank. Wir haben einen Fingerabdruck vom Täter und wir wissen, dass er gestern Abend im Kino war. Gerne. Ich muss jetzt auch weitermachen. Der Kloßteig macht sich nicht von selbst. Wir müssen auch dringend in den Chemieraum, bevor der Unterricht dort wieder losgeht. Der Chemiesaal befand sich, gemeinsam mit dem Physiksaal und 8 Klassenräumen, im Gelben Haus, einem Flachbau schräg gegenüber des altehrwürdigen Haupthauses. Kommt schnell! Wir müssen Herrn Hitzbein erwischen, bevor der Unterricht beginnt. Auf jeden Fall. Das Wasser am Toilettenkasten färbt sich ja nicht von selbst blutrot. Ja. Da sind wir. Und da ist Dr. Hitzbein. Dr. Heino Hitzbein war ein begnadeter Wissenschaftler und Erfinder, aber auch immer ein bisschen verwirrt und brachte, abseits von Physik und Chemie, wirklich alles durcheinander. Seine Haare standen stets in alle Himmelsrichtungen ab. Als Tim, Karl, Gabi und Klößchen den Chemiesaal betraten, hantierte er gedankenverloren mit einem Bunsenbrenner. Dr. Hitzbein? Ja? Ja, ja, kommt nur herein. Hi. Hallo. Dr. Hitzbein, was machen Sie da? Ach, du bist es, Karl. Ich bereite einen Versuch vor. Flammenfärbung. Oh. Immerhin wollen wir unseren Gästen ja auch was bieten heute, was? So, sag doch noch mal schnell, warum habe ich dich zu mir gebeten? Haben Sie gar nicht, Dr. Hitzbein. Wir kommen in eigener Sache. Haben eine Fachfrage an Sie. So, so. Tim zeigte auf eine offene Tür direkt neben der Tafel. Sie führte in einen dahinterliegenden Raum. Die Tür zur Giftkammer steht offen. Muss die nicht immer verschlossen sein? Ja, ja, natürlich. Aber wenn ich für eine Stunde neue Versuche aufbauen muss, dann lasse ich sie offen. Sonst bin ich schließlich nur noch mit Auf- und Abschließen beschäftigt. So, was fehlt mir hier noch? Barium und Kalium, genau. Färbt die Flamme gelb-grün bzw. hellviolett. Ach, Karl, wenn nur alle so interessiert wären wie du. Dann hätten Sie ein ziemlich eintöniges Lehrerdasein, Dr. Hitzbein. Immer nur Einsen vergeben, da fehlt doch jede Abwechslung. Ja. Für die sorgen wir anderen, ja? Klar doch, immer gern. Könnte es sein, dass heute im Verlauf des Vormittags jemand unbemerkt in die Giftkammer geschlichen ist? Ich meine, weil sie abgelenkt war. Wie bitte? Was bin ich? Abgelenkt, ganz klar. Entschuldige, wie war nochmal eure Fachfrage? Jetzt habe ich sie ganz vergessen. Wir haben sie ja auch noch gar nicht gestellt. Ach so, ja. Wir haben eine Frage zu diesem roten Pulver hier. Sehen Sie mal bitte. Aha, könnte Drachenblut sein. Mhm. Drachenblut? Ein rotbraunes Naturharz, das zu Heilzwecken, aber auch als Färbemittel verwendet wird. Hä? Ja. Ich habe doch einen Chemie-Experimentierkasten zu Hause. Aha. Drachenblut ist allerdings nicht wasserlöslich. Ja. Aber unser Täter hat das Pulver im Spülkastenwasser aufgelöst. Dann kommt Drachenblut nicht in Frage. Hm. Dann vielleicht... Ich hab's. Azurubin. Das die Natriumsalz einer Disulfonsäure. Aha. Besser bekannt als E-122. Kommt mit. Ja. So. Oh. Oh. Wow. So viele Gläschen und Fläschchen. Oh, super. Guck mal. Oh. Nichts anfassen. Oh, Entschuldigung. Heißt nicht umsonst Giftkammer. So, also, da ist es ja schon. Azurubin. Moment. Die Glasflasche ist leer. Das kann nicht sein. Bingo! Der Täter muss also hier in der Giftkammer gewesen sein. Aber Graphitpulver aufpinseln darf ich hier nicht. Wo ist denn das ganze Azurubin hingekommen? Habe ich dir das gegeben, Karl? Mir? Nein, wie kommen Sie darauf? Das verstehe ich nicht. Ist heute Vormittag irgendetwas Ungewöhnliches vorgefallen? Heute Vormittag? Nein. Also... Doch, ein Schüler kam zu mir. Er hatte eine Frage zum Thema Chemie. So wie ihr. Und das ist ungewöhnlich? Bei dem Schüler schon. Hat sonst nur Unfug im Kopf. Hab mich auch tatsächlich kurz gewundert, woher denn plötzlich seine Begeisterung für Chemie kommt. Wie hieß denn der Schüler? Ja, jetzt fällt mir natürlich sein Name nicht ein. Wie hieß der nochmal? Das wäre wirklich wichtig, Dr. Hitzbein. Mhm. Moment, Moment. Ach ja, Nick. Nick aus der 5a. Oh. Nick, der Kotzbrocken. Das passt doch. Typisch. Und wo Nick ist, ist Ben nicht weit. Ja. Ja. Nick sorgt für die Ablenkung und Ben holt sich das Färbemittel. Aber wer außer Karl weiß denn schon, dass dieses Azurubin Wasserblut rot färbt? So viel Grips haben Ben und Nick doch nicht. Naja. Nee. Kann man alles im Internet nachlesen. Also, ich hab den Fingerabdruck aus der Küche. Brauchen wir also nur noch die Abdrücke von Ben und Nick? Klar, aber wie bekommen wir die? Ich hab da so eine Idee. Mittag an der Internatsschule. Die Schülerinnen und Schüler, aber auch zahlreiche Gäste schlemmten Klöße mit Soße in der Schulkantine. Tim, Karl, Gabi und Klößchen hatten sich einen Platz ganz in der Nähe von Ben und Nick gesucht. Oh Mann, die beiden, echt. Die sind so fies. Mich hänseln sie immer, weil ich angeblich dick bin. Dabei stimmt das gar nicht. Ich bin einfach ein Ticken zu klein. Das ist alles. Ja. Wissenschaftlich gesehen wäre das eine gültige Erklärung. Die beiden sind gleich fertig. Mach dich bereit für deinen Trick, Löschen. Warte mal. Gabi, bist du fertig mit Essen? Ja, wieso? Dann schnapp ich mir den noch. Danke. Los jetzt, mach schon. Und rempel Nick ruhig ordentlich in den Rücken, ja? Nichts lieber als das. Klößchen stand auf, ging hinten an Nick vorbei, ließ sich ein Stück zur Seite fallen und landete mit seinem Ellbogen voll in Nicks Rücken. Oh, hey. Aua! Oh. Hey, Entschuldigung, bist du? Entschuldigung. Das war pure Absicht. Was sagst du da? Bist wohl lebensmüde. Ha? Ja, ich meine, nein. Aha. Ich meine, ich wollte sagen, das war keine Absicht. Ich habe 6 Klöße gegessen. Was? Und beim Gehen sind sie alle zugleich auf meine rechte Magenseite gerutscht und dann habe ich das Gleichgewicht verloren. Ben, ich glaube, da will uns jemand veräppeln. Ja, ich glaube, da bettelt jemand um eine Abreibung. Oh ja. Nein, bitte nicht. Ich mach's wieder gut, ja? Ich bin dafür euer Butler, okay? Unser Butler? Was? Was? Hat es den Herrschaften geschmeckt? Darf ich abräumen? Was ist denn mit dem los? Ich glaube, er will unsere Tabletts zurückbringen. Ach so, klar. Kannst du gerne machen. Aber Dalli... Ja, aber hopp. Ja, hopp. Sehr wohl, meine Herren. Die Teller und dann noch die Gläser. Danke. Und beehren Sie uns bald wieder. Oh, herrlich. So muss das sein. Lilly hat endlich seine Rolle gefunden. Ja, ja. Wenn ihr wüsstet. Klößchen balancierte die beiden Tabletts zur Geschirrrückgabe. Dort wartete schon Karl mit seinem Fingerabdruckset. Ja. Gut gemacht, Klößchen. Her mit den Gläsern. Hast du sie angefasst? Nur ganz oben, so wie du es mir erklärt hast. Oh, perfekt. Dann sichere ich jetzt ihre Fingerabdrücke. Ja. Karl pinselte das Graphitpulver auf die Trinkgläser. So. Die Fingerabdrücke wurden sichtbar. Vorsicht. Mit einem einfachen Klebestreifen zog er die Fingerabdrücke ab und klebte sie in sein Notizbuch. Damit Nick und Ben nichts von Karls Detektivarbeit an der Geschirrrückgabe mitbekamen, lenkte Tim sie ab. Na, wie hat euch das Gemälde denn eigentlich gefallen? Wusstet ihr, dass es viele 1000 Euro wert ist? Oder besser war? Ach, geht mir sonst wo vorbei, dieses Bild. Ja, mir auch. Aber sowas von. Dachte ich mir schon, dass ihr von Kunst nichts versteht. Ach, diese Pinselei ist doch total altmodisch. Passt irgendwie ganz gut zu dir. Wie bitte? Na klar, mit deinem albernen Rennrad. Was soll denn das sein? Ein Museumsstück? Oh, sehr gut. Das gehörte mal meinem Vater. Darum ist es mir heilig. Oh. Außerdem bin ich damit rückwärts immer noch schneller, als ihr vorwärts mit euren Mountainbikes. Mit der alten Krücke? Klaro. Ich bin immer vorne dabei. Von wegen. Ja, ist richtig. Ich werde mir heute Abend den neuen Katastrophenfilm von Roman Lämmerlich im Kino ansehen. Und der ist brandneu. Was? Brandneu? Der kam gestern raus. Genau. Und rate mal, wer ihn gestern schon gesehen hat. Ihr beide? Bingo! Aha. Das war die allererste Vorstellung in der Stadt. Oh ja. Das freut mich zu hören. Und tschüss. Nächster Treffpunkt in einem Busch im Schulpark hinter dem Haupthaus. Hier konnten TKKG ungestört die Fingerabdrücke vergleichen. Da kommt Tim. Ah, hast du gut gemacht, Tim. Mhm, danke. Ja, ich konnte ganz ungestört die Abdrücke abziehen. Hier sind sie. Aber nur, weil ich eine perfekte Rolle gespielt habe. Ja, du warst ein super Butler, echt. Ja, hat sich ziemlich doof angefühlt. Aber als Detektiv darf man sich für nichts zu schade sein. Hat es sich denn gelohnt? Was sagt dein Notizbuch, Karl? Ich muss die Lupe nehmen, um ganz sicher zu gehen. Manche Fingerabdrücke ähneln sich stark. Man muss ganz genau hinsehen, um kleine Unterschiede zu erkennen. Oh, na los, sag schon, Karl. Mann! Mach's nicht so spannend. Hm. Ah ja, dieser Fingerabdruck von Bens Glas stimmt mit dem Fingerabdruck auf dem Kühlschrank überein. Ha, Volltreffer! Ben und Nick waren am Kuchenteig dran Und sie waren im Chemiesaal. Diese dummen Späße passen zu den beiden. Mit dem Gemälde haben sie es aber übertrieben. Mhm. Allerdings, wir müssen jetzt nur noch den letzten Beweis erbringen, dass sie auch das Gemälde verschandelt haben. Wir könnten die rote Farbe auf dem Bild untersuchen. Logisch. Und wenn sie auch aus Azurubin gemacht wurde, ist der Fall klar. Ja, außerdem habe ich doch die Reden mitgefilmt, mit meinem Handy. Moment. Ja und? Na hier, ich mach mal auf Standbild. Seht mal, auch auf dem Rahmen ist rote Farbe. Mit etwas Glück finden wir hier den Fingerabdruck des Täters. Ausgehärtet in Farbe. Wir müssen also an das Gemälde kommen. Ich habe einen guten Draht zu Hausmeister Mandel. Ich könnte ihn fragen, ob er sich kurz Zeit für uns nehmen kann. Top! Hausmeister Mandel nahm sich tatsächlich Zeit für Tim, Karl, Gabi und Klößchen. Allerdings erst nach der Arbeitsstunde, in der die Internen, also die Internatsschüler, ihre Hausaufgaben machen mussten. Gabi war in der Zwischenzeit in die Stadt gefahren, um ihren geliebten Cockerspaniel Oskar abzuholen. Es war bereits 5 Uhr, als Herr Mandel die Tür zur Hausmeisterkammer aufschloss. Ist ja gut, Oskar. Das ist nur Herr Mandel. So, bitte sehr, hereinspaziert. Danke. Ziemlich vollgestopft hier. Oh mein Gott, das sieht ja schlimmer aus als in der Bude von Tim und mir. Moment! Du kannst doch das Adlernest nicht mit einer Abstellkammer vergleichen. Putzmittel, Reinigungswagen, Werkzeuge aller Art. Jetzt kennt ihr das Geheimnis der Hausmeisterkammer. Aber wolltet ihr mir nicht etwas zum gesuchten Gemäldeverschandler sagen? Genau, das wollten wir. Unsere Ermittlungen haben ergeben, dass Ben und Nick aus der 5a sowohl hinter dem versalzenen Schokokuchen als auch hinter der blutroten Toilettenspülung stecken. Die beiden also. Ja, nun brauchen wir nur noch den letzten Beweis, um sie auch in Sachen Gemälde überführen zu können. Verstehe. Ihr wollt also das Gemälde sehen. Mhm. Genau. Ja. Dort könnte der Täter Spuren hinterlassen haben. Hier drüben ist es. Keine Kunst. Ihr könnt es gerne untersuchen. Dann wollen wir mal. Also die rote Farbe ist eindeutig Sprühfarbe. Würde ich auch sagen. Das ist mit einer Spraydose gemacht. Also kein Azurubin aus dem Chemiesaal. Das heißt aber noch nichts. Tja. Wie sieht es mit Fingerabdrücken aus? Muss ich mit der Lupe ran. Tim, kannst du mir leuchten? Klar. Ui, gut ausgestattet. Hier. Da, am Rahmen auf der Seite ist einer. Oh. Machst du das wieder mit Graphitpulver? Nein, das geht nur bei fettigen Fingerabdrücken. Ah. In diesem Fall handelt es sich um getrocknete Farbe. Dass der Finger in die noch nasse Farbe getapst ist, beweist, dass der Abdruck tatsächlich vom Täter stammt. Huh? Ganz genau. Tja. Ich mache einfach ein Foto und vergrößere das dann auf meinem Handy. Was ihr alles drauf habt? Nicht schlecht. Ja. Detektivarbeit ist Kleinstarbeit. Stück für Stück nähern wir uns der Wahrheit. So. Jetzt ziehe ich das mal größer und vergleiche das mit den Fingerabdrücken in meinem Notizbuch. Donnerwetter. Und? Also, ja, ich würde sagen, der Fingerabdruck auf dem Rahmen gehört leider weder zu Ben noch zu Nick. Mist! Echt jetzt? Tja, also haben Nick und Ben zwar den versalzenen Kuchenteig und das blutrote Spülwasser zu verantworten, aber nicht das verschandelte Gemälde. Ja. Oder es gibt einen dritten Mittäter. Ui. Das heißt, wir müssen in Sachen Gemälde von vorne anfangen. Aber wo? Hm. Karl, du hast doch heute Mittag das Video von der Enthüllung angespielt. Kann ich das noch mal sehen? Klar doch. Warte. Hier. Was ist das denn? Das gibt's doch nicht. Das... Stopp! Was ist das? Habt ihr das gehört? Du meinst den Lacher? Wer lacht denn in so einem Augenblick? Genau das habe ich mich auch gefragt. Das kam von diesem Mann da. Ich zoom mal ran. Kenn ich nicht. Ich auch nicht. Zeigt mal her. Ah, das ist Wolfgang Nuhr. Nuhr? Hä? Es gibt einen Tom Nuhr im Internat. Das ist der Sohn von Wolfgang Nuhr. Sie kennen sich aber gut aus. Naja, Wolfgang Nuhr kann man nicht so leicht vergessen. Er war auch Schüler hier und ein richtiger Rebell. Immer dagegen sein war sein Motto. Er war in derselben Klasse wie Jens Gutmann. Der Maler des Gemäldes Und der schadenfrohe Kerl hier auf dem Video waren in derselben Klasse? Waren sie denn Freunde? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war nur Skater. Und er liebte es zu sprayen. Ein Sprayer also? Ja, die Wand vom Fahrradschuppen hat er nachts mal total voll gesprayt. Oh. Dafür gab's ordentlich Ärger, wäre fast von der Schule geflogen. Heftig. Nur meinte, das sei Kunst und müsse gefördert werden, aber das ist natürlich Quatsch. Leute, das sind alles verdammt heiße Informationen. So heiß, dass ich mich glatt dran verbrenne. Ich denke, wir sollten mal mit Tom Nuhr reden. Ja, dann ab in den Puma-Käfig. Sind wir. Hier wohnen Tom Nuhr und Mario Hengstler. Warum eigentlich Puma-Käfig? Falls da drin müffelt, wie im sprichwörtlichen Puma-Käfig. Mal sehen, ob jemand zu Hause ist. Hallo? Tom? Mario? Die Pumas sind weg. Boah, nur der Mief ist hier geblieben. Boah. Jetzt rieche ich's auch. Oh ja. Unangenehm. Wie eklig. Das Lüften habt die zwei wohl nicht erfunden. Oskar will uns was zeigen. Im Badezimmer. Psst. Hört mal. Hä? Da ist jemand im Bad. Oskar hat wohl einen Puma erschnüffelt. Gut gemacht. Mal sehen. Ja. Hallo, Tom. Tim. Was macht ihr denn hier? Wir wollen nur kurz mit dir reden. Hast du Zeit? Ich? Zeit? Nein. Nein. Ich muss dringend Hausaufgaben machen. Vielleicht später. Tschüss. Hoppla. Der hat's aber eilig. Ist euch aufgefallen, dass er erst seine Hände geschobt hat und sie dann, als er uns bemerkt hat, schnell in den Hosentaschen hat verschwinden lassen? Da stimmt doch etwas nicht. Genau. Wir legen uns im Adlernest auf die Lauer. Von da aus können wir ihn beschatten. Gute Idee. 2 Stunden lang passierte nichts. TKKG vertrieben sich die Zeit im Adlernest, während abwechselnd immer einer auf dem Beobachtungsposten am Türspalt stand. Als Gabi wieder dran war, schlug sie Alarm. Leute, der Puma geht auf Streifzug. Dann los! Tom trägt nicht nur einen Rucksack, sondern auch Handschuhe. Handschuhe im September? Das ist ja interessant. Ja. Hinterher! Aber in sicherem Abstand. Es war dämmerig, fast dunkel, als Tom Nuhr über den Schulhof schlich. Er drehte sich 2-mal um, dann bog er beim Fahrradschuppen um die Ecke. Los, schnell! Er war an den Mülltonnen dran, sagt Oskar. Schaut mal, was ich hier habe. Eine rote Spraydose. Aha. Hat er die gerade hier entsorgt? Ich glaube, ja. Ich nehme sie mit. Und zwar in diesem Plastikbeutel. Typisch Karl. Immer alles dabei. Los, Freunde. Wir müssen weiter, sonst verlieren wir Tom. Ja, er läuft ums Haupthaus und durch den Schulpark. Schneller, Klößchen. Ich komme ja schon. Einmal quer durch den Park. Der Weg zur Mauer. Ganz sicher. Ja, er hält an. Wir verstecken uns hier. Da haben wir gute Sicht. Eine mannshohe Mauer umgab das gesamte Schulgelände. An dieser Mauer stand Tom Nuhr nun und rief leise. Papa? Papa? Er ruft nach seinem Papa? Wolfgang Nuhr. Papa, bist du da? Papa? Bin da, Junge. Ich froh, Papa. Hast du es dabei? Ja, hier. Mach dir keine Sorgen. Mach ich aber. 50.000 Euro soll das Kunstwerk wert sein. Kunstwerk, pah. Das Bild ist sowas von langweilig und geistlos. Aber teuer. Total überzogen. Los, mach deine Hände sauber. Ich nehme das Zeug dann wieder mit. Ja. Geht überhaupt nicht ab, die rote Farbe. Hier, schau. Damit geht's ab. Hier. Stopp! Bevor hier wichtige Beweise vernichtet werden, würden wir gerne noch ein Foto von deiner roten Hand machen. Karl? Bin da. Bitte recht freundlich. Was soll das? Spinnt ihr? Nein, wir spinnen nicht. Wir ermitteln. Was ist in der Flasche? Ja. Terpentinöl. Ein Lösungsmittel zur Entfernung hartnäckiger Farbflecken. Zum Beispiel Graffiti-Spray. Ha. Hast du diese Spraydose gerade in der Mülltonne entsorgt? Ja, also... irgendwie... Und Lügen bringt nichts. Wir haben dich gesehen. Na gut, ich geb's zu. Ich hab die Dose weggeschmissen. Tom! Nein, Papa. Es hat keinen Sinn zu lügen. Ganz genau. Ich hab die Dose heute Morgen in meinem Mülleimer im Zimmer gefunden. Im Puma-Käfig? Ja, ich hab sie rausgezogen und da war meine Hand rot. Hab mir nicht viel dabei gedacht. Nur wann mein Zimmergenosse sie da wohl reingetan hat, wo er doch seit 3 Tagen wegen Krankheit fehlt. Und erst bei der Enthüllung des Gemäldes war mir dann klar, dass da etwas sehr verkehrt läuft. Und dass ich da ein Beweisstück in meinem Zimmer und an meiner Hand habe. Tja, die rote Spraydose ist also auf mysteriöse Art und Weise in deinen Mülleimer gewandert und du hast keine Ahnung von nichts? Klingt ziemlich unglaubwürdig. Und ob? Ist aber so. Jemand will mir da etwas anhängen. Warum ausgerechnet dir? Keine Ahnung. Weil ich ein Motiv habe. Was? Das? Sie? Sie haben laut aufgelacht, als Sie das verunstaltete Gemälde gesehen haben. Ja, ich fand's lustig, dass das Gemälde von diesem aufgeblasenen Gockel ausgerechnet mit Graffiti-Spray verschönert wurde. Aber als mir Tom später erzählte, dass er das dazugehörige Farbspray in seinem Zimmer gefunden hat, war mir klar, dass da etwas faul ist. Ich habe das Gefühl, Sie erzählen uns nur die halbe Wahrheit. Sehe ich auch so. Dann hört mal gut zu. Kennt ihr Rembrandt? Den berühmten Maler oder unseren Kunstlehrer? Ich meine den Kunstlehrer. Dr. Pauling war auch schon mein Kunstlehrer. Und der von Jens Gutmann. Ich war mit ihm in derselben Klasse, damals, vor 15 Jahren. Das haben wir schon herausgefunden. Dr. Pauling war damals ganz neu an der Schule. Wollte ja eigentlich großer Maler werden. Nun ja, jetzt musste er unwilligen Schülern Kunst nahebringen. Keine schöne Aufgabe. Sieht heute nicht anders aus. Er hat das malerische Talent von Jens Gutmann entdeckt und gefördert. Meins wollte er gar nicht erst sehen. Oder sagen wir so, er hat es nicht gelten lassen. Sind Sie auch Maler? Ich habe gesprayt. Graffiti. Stimmt, hat der Mandel schon erzählt. Aber für den Rembrandt war das keine Kunst. Keine Kunst? Ja, das hat er immer wieder gesagt. Keine Kunst. Der spinnt doch. Gutmann mit seiner kitschigen Malerei wurde gefördert und ich durfte für meine Kunstwerke nachsitzen. Sie wären deshalb fast von der Schule geflogen. Genau. Ich fühlte mich ungerecht behandelt, war tief gekränkt. So wurde Jens Gutmann zu meinem Erzfeind. Aber gesprayt habe ich trotzdem weiter. Jens Gutmann wurde berühmter Maler. Und Sie? Graffiti-Künstler. Heute wird Graffiti ganz anders bewertet als damals. Ich war meiner Zeit voraus. Moment! Wolfgang... Gangsy? Sie sind Gangsy? Ja, der bin ich. Echt? Aber behaltet das bitte für euch, ja? Sie sind der berühmte Graffiti-Künstler? Wow! Aber die wahre Identität von Gangsy ist ein Riesengeheimnis. Damit nur meine Graffiti-Kunst für mich steht. Gangsy ist weltberühmt. Ihre Graffitis sind in jeder großen Stadt der Welt zu finden. Ihre Kunstwerke sind viel, viel, viel, viel Geld wert. Genau. Oh ja, man denke an Mädchen mit Seifenblasen. Ja. Aber hat Gangsy nicht auch schon so manche zweifelhafte Sprayaktion durchgezogen? Um zu provozieren, ja. Aber das mit Gutmanns Gemälde war ich nicht. Ehrlich. Worte sind das eine, aber einem Fingerabdruck würde ich mehr Glauben schenken. Darf ich euch beide bitten, euren rechten Daumen in dieses Stempelkissen und dann in das Notizbuch zu drücken? Von mir aus? Na klar. Kein Problem. Aha. Hier. So? Ja. Gebt mir mal etwas mehr Licht, bitte. Warte. Bitte sehr. Danke. Nein. Toms Fingerkuppe ist zu klein. Seht ihr? Die andere passt von der Größe her, aber... der Fingerabdruck stimmt nicht mit dem auf dem Rahmen überein. Oh, Frau. Sag ich doch. Ich war das nicht. Jemand will mir das in die Schuhe schieben. Voll gemein. Es muss also ein Erwachsener gewesen sein. Das wissen wir von der Größe des Fingerabdrucks. Und er muss die Gelegenheit dazu gehabt haben letzte Nacht. Also ist jemand ins Haupthaus eingebrochen? Oder es war ein Lehrer. Die haben den Schlüssel zum Haupthaus. Ja, ein Lehrer, ja. Aber es muss jemand gewesen sein, der die Geschichte zwischen Jens Gutmann und Wolfgang nur kennt. Also ein Lehrer, der schon vor 15 Jahren an der Schule war. Mhm. Ich kann eine Liste anfertigen. Aber nicht mehr heute, Karl. Ich muss dringend nach Hause. Hab schon zweimal um Aufschub gebeten. Ups. Oh, ich muss auch nach Hause. Und wir müssen dringend in unsere Buden, bevor der Erzieher vom Dienst seine Runde dreht. Oh ja, sonst gibt's Ärger. Es war mir eine große Freude, Sie kennenzulernen, Gengsi. Mhm. Sowas von. Sie haben uns echt weitergeholfen. Ja, danke. Entschuldigen Sie, dass wir Sie und Ihren Sohn verdächtigt haben. Schon gut. Kein Problem. Genau das hat der Täter ja beabsichtigt. Ich mache euch keinen Vorwurf. Und, ey, ihr könnt mich gerne duzen. Ich bin Wolfgang. Oh, cool. Auf du und du mit Gengsi. Das glaubt mir niemand. Psst, das müsst ihr wirklich für euch behalten. Oh, sorry. Kann ich auf euch bauen? Voll und ganz! Am nächsten Morgen warteten Tim und Klößchen auf Karl und Gabi im Fahrradschuppen der Internatsschule. In 3 Minuten war Unterrichtsbeginn, deshalb waren sie hier jetzt ganz unter sich. Guten Morgen, ihr zwei! Hallo, Gabi! Morgen, Karl! Morgen! Morgen allerseits. Es ist sogar ein sehr guter Morgen. Ich habe schon 2 Listen angefertigt. Was ist denn an 2 Listen so toll? Seht mal, hier ist die Liste der Lehrer, die aktuell hier unterrichten. Mhm. Aber auch schon vor 15 Jahren an der Schule waren. Mhm. Es sind 8 Personen. Aha. Und die andere? Das ist die Liste mit den Lehrern, die die Klasse von Jens Gutmann und Wolfgang Nuhr unterrichtet haben. Aha. Und jetzt? Ganz klar. Wir suchen die Lehrer, die sowohl die Vorgeschichte von Gutmann und Nuhr kennen, als auch aktuell Zugang zum Haupthaus haben. Mhm. Genau. Wir suchen also die Schnittmenge der beiden Listen. Ich verstehe nur Bahnhof. Oh. So früh am Morgen. Kurz gesagt, wir suchen die Namen, die auf beiden Listen auftauchen. Exakt. Und das ist nur ein einziger Lehrer. Dr. Pauling, besser bekannt als... Rembrandt. Unser Kunstlehrer? Aber was ist sein Motiv dafür, Gutmanns Kunstwerk zu verschandeln und es anschließend Wolfgang Nuhr in die Schuhe zu schieben? Das werden wir gleich wissen. Was ist denn das? Ein Handy. Haha, das andere. Die Visitenkarte von Jens Gutmann. Ich habe sie gestern mitgenommen. Detektivische Gewohnheit. Super, Karl. Wartet. Es klingelt. Mach mal auf Lautsprecher. Hallo? Gutmann? Hallo, Herr Gutmann. Mein Name ist Karl Vierstein. Ich bin Schüler an der Internatsschule. Meine Freunde und ich haben gestern nach der missglückten Enthüllung mit Ihnen gesprochen. Ach, richtig. Ich erinnere mich ja. Ja, schlimm das alles. Wir haben gute Nachrichten. Wir sind möglicherweise dem Täter auf der Spur. Ah. Aber wir brauchen Ihre Hilfe. Ach, dann schießt los. Wie kann ich euch helfen? Eine Frage. Hätte Dr. Pauling ein Motiv für so eine Tat? Und kann es sein, dass er versucht hat, es Wolfgang Nuhr in die Schuhe zu schieben? Der Rembrandt! Klar! Jetzt erinnere ich mich an Ihre Rede, wo Sie gesagt haben, dass es nicht leicht ist für Lehrer, wenn Schüler sie überflügeln. Genau so war das. Dr. Pauling hat mich gefördert, das stimmt. Aber daran, dass ich ihn bald überflügelte, hatte er hart zu knabbern damals. 10 Jahre nach der Schule. Also, vor 5 Jahren ist er bei einer meiner Ausstellungen aufgetaucht. Er sagte, er hätte gern ein Gemälde von mir. Als Dank für seine Förderung. Hm. Und? Na, das kam für mich überhaupt nicht in Frage. 50.000 Euro hätte wohl jeder gerne geschenkt. Oh, ja. Ja, Dr. Pauling war total eingeschnappt. Meinte, ich sei undankbar und überhaupt ein schlechter Maler. Von dem er aber gerade eben noch ein Gemälde haben wollte. Er war einfach sauer. Er ist eben kein Maler, sondern Lehrer. Und das hat er im Grunde nie verkraftet. Jetzt macht das alles Sinn. Rembrandt traue ich so ein falsches Spiel zu. Er war schon immer ziemlich ungerecht und durchtrieben. Und es Wolfgang in die Schuhe zu schieben, ergibt Sinn, wenn man weiß, dass Wolfgang sehr gekränkt war, weil mein Talent gefördert wurde und seins nicht. Danke, Herr Gutmann. Das hat uns sehr geholfen. Sie werden bald wieder von uns hören. Dann hoffentlich mit noch besseren Nachrichten. Alles klar. Ich danke euch. Tschüss. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ob Dr. Pauling herausgefunden hat, dass Wolfgang nur Gangsy ist? Gut möglich. Dann hätte er ein noch besseres Motiv, es ihm in die Schuhe zu schieben. Ja. Nicht nur ist Gutmann als Maler erfolgreich, nein, selbst Wolfgang Nuhr hat es als Graffiti-Künstler ganz nach oben geschafft. Und Rembrandt selbst hockt immer noch in der Internatsschule und muss frechen Kids wie uns die Kunst näher bringen. Ja, doppelte Rache also. Wir brauchen unbedingt Rembrandts Fingerabdruck. Und eine Falle. Genau. Ja. Wir haben übernächste Stunde Kunst bei ihm. Ja. Und Leute, er wollte heute mit uns Fingerfarben malen. Glück muss man haben. Kunstunterricht bei Dr. Pauling, genannt Rembrandt, nach dem berühmten niederländischen Maler. Der Lehrer war bleich und schlecht gelaunt, wie immer. Es gibt eine Reihe von großen Künstlern, die ihre Bilder mit den Fingern malen. Sie tun das, weil sie gut sind. Ihr sollt das machen, weil ihr unfähig seid, mit einem Pinsel umzugehen. Also los, jeder probiert es jetzt mal mit den Fingerfarben. Oh. So, kann losgehen, Leute. Okay. Herr Pauling, können Sie mir mal bitte helfen? Ja, was gibt's denn, Gabi? Ich würde gern mit meinen Fingerkuppen eine Blumenwiese machen. Können Sie mir mal zeigen, wie das geht? Sie sind ja ein begnadeter Maler. Aber sicher doch. Schau mal, Finger in die Farbe und... So geht das. Toll, danke. Herr Pauling, eine Frage. War Jens Gutmann schon als Schüler besser als Sie im Malen? Wie bitte? Ich glaube, ich höre nicht recht. Willst du mich aufziehen, oder was? Gabi nutzte Tims Ablenkung und schob Karl Paulings Fingerabdrücke rüber. Hier, Karl, danke. Dieser verglich sie mit dem Foto von dem Fingerabdruck auf dem Rahmen des Gemäldes und nickte Gabi schließlich zu. Der Vogel ist gelandet. Was ist los? Welcher Vogel? Na hier, ich mal so einen Vogel auf die Blumenwiese. Aha. Ach so. Schauen Sie, Herr Pauling. So ein Fingerabdruck, wie ich ihn hier mache, war angeblich auch auf dem Rahmen des verpfuschten Gemäldes. Die Polizei weiß, dass er zum Täter gehört und dass er ihn irgendwann überführen wird. Darum darf auch niemand die rote Sprayfarbe abwischen. Aha. Na, das Bild ist doch sowieso bei der Polizei, oder? Nein. Das ist bei Herrn Mandl in der Kammer. Der Täter muss geschnappt werden. Mich erinnert die Sprayerei an einen alten Konkurrenten von Gutmann namens Wolfgang Nuhr. Das ist genau seine Art von Protest. Nuhr hat einen Sohn hier am Internat. Nicht, dass der seinen Vater decken will oder so. Sehr interessant. Das muss ich dringend meinem Papi erzählen. Gut gemacht. Wir haben ihn genau da, wo wir ihn brauchen. Zeit für TKKG, das große Finale vorzubereiten. Die Kammer von Hausmeister Mandl lag direkt neben dem Treppenhaus, wo tagsüber immer viel los war, abends aber waren die Gänge leer. Und man konnte durchaus unbemerkt in die Kammer eindringen. TKKG nutzten den Nachmittag, um ein paar Tonaufzeichnungen zu machen, die sie später brauchen würden. Kaum war es dunkel, öffnete Karl die Tür mit einem Dietrich und TKKG versteckten sich in der dunklen Rumpelkammer. Eine Stunde verging. Das kann noch länger dauern, Freunde. Oh, Mann. Ist die Glühbirne rausgedreht? Yep. Hast du die Tür abgeschlossen, Tim? Nein, wir wollen es Rembrandt ja leicht machen. Klößchen, ist deine Bluetooth-Box bereit? Voll geladen und bereit. Jemand Schokolade? Wie viele Schokoladentafeln hast du denn mitgebracht, Klößchen? 4. Ich hoffe, das reicht. Psst. Ich höre Schritte im Flur. Ich linse mal raus. Du meinst wirklich, dass das eine gute Idee ist? Na klar, Mann. Wir klauen das Bild. Das ist selbst mit der Besprayung noch viel Geld wert. Es sind Ben und Nick. Sie kommen direkt auf die Kammer zu. Oh nein. So ein Mist. Was jetzt? Oh, kommt. Schnell. Wir müssen die Tür zuhalten. Ja. Komm, wir holen Werkzeug. Ja. Das war knapp. Hoffentlich kommt Rembrandt bald. Das tat er. Keine 5 Minuten später öffnete er vorsichtig die Tür der Kammer. Nicht verschlossen. Sehr gut. Kein Licht. Dann eben die Handytaschenlampe. Na, dann wollen wir mal sehen. Im schwachen Schein seiner Handytaschenlampe zückte Dr. Pauling ein Fläschchen Terpentinöl sowie einen Lappen und begann, den Rahmen des Gemäldes damit zu behandeln. Karls Kamera filmte alles mit. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, die Tonaufnahmen zu starten, die TKKG nachmittags von Gutmann und Nur gemacht hatten. Dr. Pauling, alias Rembrandt, du hast also mein Kunstwerk zerstört. Jens? Was machst du hier? Und mir wolltest du es in die Schuhe schieben. Aber jetzt bist du überführt. Du bist auch da, Wolfgang? Bin ich? Wir können drüber reden. Ich mach's wieder gut. Guten Abend, Dr. Pauling. Was? Netter Versuch, Ihre Fingerabdrücke zu verwischen. Aber die hat die Polizei längst gesichert. Und mit dem Video, das ich gerade gemacht habe, ist der letzte Beweis erbracht. Das kann nicht sein. Oh doch, das kann es. Wo sind Gutmann und Nur? Kommt raus hier, ihr Feiglinge. Das waren doch nur Tonaufnahmen. Es war den beiden eine Freude, uns bei ihrer Überführung zu helfen. Ich hasse Gutmann. Und ich hasse diesen Nur. Ich glaube, Sie hassen einfach Ihren Beruf. Sie wären auch lieber Künstler geworden. Na wartet. Das Video hole ich mir. 4-1. Ihr? Was macht ihr denn hier? Dr. Pauling? 6-1. Ha. Verdammt. Es ist vorbei. Am nächsten Tag standen Tim, Karl, Gabi und Klößchen auf dem Schulhof mit Tom Nur zusammen. Was sagt ihr da? Dr. Pauling ist überführt? Ja, er hat alles gestanden und muss für den Schaden aufkommen. Wow, dann ist mein Vater also reingewaschen. Ja, das ist er. Danke euch. Kein Ding. Und was passiert jetzt mit Dr. Pauling? Er ist vom Direktor vorläufig vom Unterricht suspendiert worden. Aber vermutlich kommt er früher oder später wieder zurück. Verstehe. Und Ben und Nick haben für ihre doofen Streiche eine ordentliche Strafe aufgebrummt bekommen. Ja. Zum Glück. Selber schuld. Geschieht ihnen recht. Ja, aber das Beste ist immer noch, dass wir jetzt wissen, dass dein Vater der weltberühmte... Klößchen! Upsi. Nicht so schlimm. Hä? Ja. Mein Vater wird seine Identität sowieso preisgeben. Was? Echt? Warum? Dr. Pauling scheint es tatsächlich rausbekommen zu haben. Hab ich mir doch gedacht. Ja. Und jetzt hat mein Vater Angst, dass Rembrandt ihn verrät. Da will er es lieber selbst sagen. Verstehe. Ich habe das Gefühl, dass das noch ein schlimmes Ende nehmen wird mit unserem Rembrandt. Ja, ich auch. Ja. Das Gute ist, seine hinterhältige Aktion hat mein Vater und Jens Gutmann wieder zusammengebracht. Echt? Stark. Ja. Sie fanden es beide toll, euch bei der Aufklärung des Falls zu helfen. Cool. Mein Vater hat Gutmann seine geheime Künstleridentität verraten und sein Groll begraben. Jeder macht eben seine Art von Kunst. Kein Grund, sich zu streiten. Schön zu hören. Ja. Jens Gutmann soll wohl schon an einem neuen Gemälde arbeiten. Es wird in wenigen Wochen feierlich der Schule übergeben. Ja. Und mein Vater hat beschlossen, sein Geheimnis während einer Sprayaktion hier am Fahrradschuppen preiszugeben. Was? Hier? Hier bei uns an der Schule? Ein echter Gangsy? Ja. Cool.